Wir haben gesagt, wir machen hier Fußball und Party heute Abend in 1 Live am Finalabend. Partymodus ist ein bisschen auf Hold im Augenblick, aber bislang ist ehrlich gesagt auch noch nichts wirklich dramatisch Schlimmes passiert. 0:0 ist im Augenblick der Stand im Finale Deutschland-Argentinien und euer Reporter im Stadion ist Alexander Bleik. Die Nerven. Wer verliert sie als Erster? Wer behält sie? Wer hat den Geistesblitz? Wer hat die Idee, die vielleicht dieses Finale entscheidet? Die Argentinier hatten die besseren Start in diese zweite Hälfte. Die Riesenmöglichkeit durch Messi und die Deutschen waren jetzt eben zwei, dreimal ansatzweise gefährlich vom 16-Meter-Raum, aber konnten sich nicht durchsetzen. Schürrle attackiert dann noch in der Hälfte die Argentinier. Zabaleta, der Rechtsverteidiger, passt gerade in Bedrängnis auf Perez. Und dann kommt Klose, setzen nach Schürrle. Ballbesitz für die Deutschen. Steilpass auf links, auf Anne Schürrle. In der Mitte löst sich der Müller und er fängt in die Mitte und Özil verspringt der Ball. Hätte er ihn doch durchgelassen, dann wäre der Klose frei gewesen und auch der Müller frei gewesen. Aber Özil ist am Ball und von seinem Oberschenkel, wenn ich es richtig gesehen habe, springt er ins Tor aus hinein und die Chance für die Deutschen dahin. Nach dem zu führen, da muss man sagen, da kann der Mesut Özil gar nicht viel machen. Es war der Verteidiger vorher dazwischen. Es war Martin De Michelis da, der den Ball noch abgelenkt hatte, die Richtung veränderte, sodass der aus kurzer Entfernung Özil da an den Fuß sprang und nicht mehr zu kontrollieren gewesen ist. Also wieder mal der Ansatz einer Tormöglichkeit dahin. Wann fällt das erste Tor? Und vor allen Dingen auf welcher Seite? Jetzt ist der Ball im 16er der Deutschen. Oh, aufpassen, da Hummels nimmt den Arm weg vom Hals da gegen Agüero. Der Ball läuft ins Tor. Es gibt Ecke für die Argentinier. Neuer beschwert sich, sagt, das war doch vorher Foulspiel des argentinischen Stürmers. Nee, sagt Schiedsrichter Rizzoli. Ecke für Argentinien beim Stand von 0:0. 1 Live. Finale. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension tonight. I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miscuous girl, whatever you are. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Who you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you could handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? It's alright, I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Wir wollen jetzt gerne mal ein Tor hören, ne? Fußball-Live-Finale in 1 Live mit Alexander Bleik als Reporter. Achtung, Ball segelt in den Strafraum der Deutschen. Neuer mit beiden Fäusten, boxt ihn heraus. Özil hat ihn sichern können und jetzt Schweinsteiger passt auf die rechte Seite. Jetzt wäre mal Platz da. Aber die Argentinier sind sofort wieder hinten drin mit 6-7 Leuten in der eigenen Hälfte. Lahm am rechten Flügel im Laufduell mit Bilja. Geht vorbei, wird zu Boden gebracht. Das zweite Foul des Argentiniers innerhalb von 3 Minuten jetzt. Zweimal hat schon Gelb gegeben gegen die Südamerikaner in dieser zweiten Halbzeit gegen Mascherano und gegen Agüero. Und jetzt gibt es Freistoß für die deutsche Mannschaft. Es ist das erwartete Geduldsspiel. Viel Geduld brauchen wir, hat Joachim Löw gesagt vor dieser Partie. Und er hat recht behalten. 0-0. Es geht hin und her. Keine Mannschaft geht hier volles Risiko. Immer ein bisschen auf Absicherung bedacht. Die Argentinier stehen tiefer drin. Jetzt die Deutschen über links. Schöner Pass auf Höwedes. Kann der mal flanken mit links? Oh, nee, kann er nicht. Ist kein Mann fürs Flanken. Ist ein tapferer Gesell auf der Linksverteidigerposition. Macht das wirklich gut. Gut, der Umschüler des Jahres, wahrscheinlich kriegt er ja von der Bundesanstalt für Arbeit irgendwie nochmal einen Werbevertrag angeboten. Vom Innenverteidiger zum Linksverteidiger hier, das macht er gut, aber in der Vorwärtsbewegung fehlt es ihm natürlich an der technischen Finesse. Einwurf der Argentinier abgefangen von Schweinsteiger, der macht ein klasse Spiel, sofort schon wieder angespielt im Zusammenspiel mit Özil und Schürrle und er versucht in die Mitte zu passen, da ist Müller am 16er auf Schürrle, ah, die verspringt der Ball, die verspringt der Ball, der kommt nicht zum Abschluss. Das war sie, die Chance, dieses Spiel mit einem Punch vielleicht zu entscheiden. Aus 14 Metern verspringt ihn der Ball. Es bleibt beim 0-0. 1 Live, Finale.

Das Finale in 1 Live. 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Reguläre Spielzeit. Wir gehen mal wieder ins Stadion zu unserem Reporter Alexander Bleik. Meine Güte, da hätte er zum Weltmeister werden können, zum Sensationstorschützen Benedikt Höwedes im 16-Meter-Raum. Ach, einer abgewehrten Ecke, plötzlich am Elfmeterpunkt angespielt, stoppt den Ball, dreht sich, kommt in Straucheln ein bisschen gehalten und kann ihn nicht im Tor unterbringen. Das war die ganz dicke Möglichkeit. Sie arbeiten da wirklich mit allen Mitteln im Strafraum. Die Argentinier nach Eckstößen wissen, wie gefährlich die deutsche Mannschaft da ist, aber die Deutschen, sie kriegen den Ball einfach nicht aufs Tor. Argentinien hat noch mal ausgewechselt, hat einen weiteren Stürmer gebracht. Palacio für den entkräfteten Higuaín. Solche tollen Leute haben sie auf der Bank. Der hat 17 Treffer für Inter Mailand in der abgelaufenen Saison erzielt. Sowas als Joker zu haben, das ist natürlich nicht verkehrt. Das fehlt bei der deutschen Mannschaft. Die steht jetzt in der Defensive. Argentinien am linken Flügel passt noch mal zurück an die Mittellinie auf Mascherano, der tief hinein in die eigene Hälfte. Die beiden Innenverteidiger dort stehen, haben den Ball aufgenommen. De Michelis wieder auf. Sie wollen die Deutschen ein bisschen rauslocken, um ihre Klose mit inzwischen auch schleppendere werdenden Schritten versucht dann nur noch halbherzig zu attackieren. Trotzdem, der Steilpass ist nicht angekommen, ist bei Neuer gelandet. Der hat sofort abgeworfen auf Philipp Lahm. Der hat noch Kraft, der trabt hinein in die Hälfte der Argentinier. Außen löst sich am rechten Flügel Müller, den hat er gesehen. Der hat den Ball fast an der Grundlinie. Ein Argentinier da, Müller passt zurück an den 16er, Kroos schießt und vorbei! Mit der rechten Innenseite. Sie springen alle auf der deutschen Bank, schlagen die Hände vors Gesicht. Da fehlt es am Zutrauen, den Ball vielleicht noch mal mitzunehmen und mit Vollspann zu schießen, statt zu schieben. Er schiebt vorbei. Es bleibt beim 0:0. Mann, ey, Schlussphase gleich live in 1 Live. Dream it on a girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen, living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted. Primadonna im Radio und einen Flitzer auf dem Platz. Ja, dieses Finale hat einen Flitzer. Wir haben einfach mal darauf verzichtet, ihn euch zu zeigen hier in 1 Live. Macht man ja dieses Jahr so, habe ich aus dem Fernsehen gelernt. Gleich die Schlussphase der regulären Spielzeit. Wir sind jetzt bei Minute 86. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get too. I'm on the floor. Finale. Jetzt kommt Mario für Miro und die Schlussphase live mit unserem Reporter Alexander Bleik. Golden steht er da, der WM-Pokal auf einer Empore vor der Ehrenloge und funkelt im Abendlicht von Rio de Janeiro. Und noch deutet sich nicht an. Wer wird den Pokal nachher in den Händen halten? Die deutsche Mannschaft, die kämpft, die fightet, der aber heute die Frische, die Spritzigkeit, die Ideen fehlen. Oder die Argentinier, die lange defensiv gut und strukturiert verteidigt haben und auf den einen, den entscheidenden Konter lauern. Eben ein schöner Moment, da gab es Szenenapplaus. Da wurde Miroslav Klose aus dem Spiel genommen. Sein 24. WM-Spiel, das müssen wir hinschauen, weil Benedikt Höwedes da reingrätscht und einen Einwurf erzwingt an der linken Eckfahne in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Also Miro Klose hat gerackert, hat gekämpft, hat Bälle erobert, aber konnte nicht ein einziges Mal gefährlich zum Torabschluss kommen. Einen Kopfball hat er, der war zu schwach geköpft, der brachte keine Gefahr. Für ihn jetzt vorne Mario Götze in der Partie. Der ist noch frisch. Hoffentlich zeigt er mal, das, was man da doch von ihm erwarten müsste. Ein so begnadeter Techniker, wo sie immer wieder sagen, dem fehlt es an der nötigen Einstellung, dem fehlt es am Biss, der hält sich schon für den ganz Großen, aber das ist er noch nicht. Der muss erst mal was zeigen hier. 3 Minuten Nachspielzeit, 3 Minuten noch zittern, die in dieser Sekunde beginnen. Die Argentinier haben den Ball noch in der eigenen Hälfte. Die Deutschen orientieren sich zurück, versuchen zu attackieren. Messi angespielt, von 2 Deutschen eingekreist. Dann haben sie ihm den Ball abgenommen. Am linken Flügel, Özil gegen 2 Blaue, gegen Messi. Bleibt dann hängen. Jetzt hakeln sie beide ein bisschen. Der Deutsche verliert den Ball. Özil hat ihn. Haken dann auch im Kroos. Steil, was in die Mitte? Fehler beinahe von Hummels. Aber Boateng macht's wert, Spitzel zurück. Und Neuer auf die linke Seite, auf Höwedes. Und er entkräftet, spielt den Ball in Seiten aus. Das war blöd. Da war die Chance, das Spiel vielleicht noch mal schnell zu machen. Einwurf für Argentinien in Höhe der Mittellinie. Schon ausgeführt. Wieder auf die rechte Seite gegeben. Auf Bilia, der zurückspielen will. Aber der hat nur Mario Götze findet. Dann tritt auch Schürrle an. Das könnte die Chance sein. Götze hat den Ball am Fuß vom 16er. Was ist das denn? Ein Schüsschen. Ein Schüsschen aus 24 Metern. Kein Problem für Sergio Romero, den Torhüter des AS Monaco. Da sitzt er meistens nur auf der Bank. Chiquito nennen sie ihn. Der Kleine heißt das übersetzt mit 1,92. Auch eine ganz lustige Idee. Der sticht den Ball hoch ab, hinein in die Hälfte der deutschen Mannschaft. Noch 2 Minuten Nachspielzeit trennen beide Teams von einer möglichen Verlängerung. 2-mal standen sich ja beide Länder schon in einem WM-Finale gegenüber. 86 triumphierten die Argentinier mit Maradona, 90 die Deutschen mit Lothar Matthäus. Und die argentinischen Fans schwenken ihre hellblau-weißen Trikots, Schals und kleine Fähnchen, feuern ihre Mannschaft nochmal an. Die hat Ballbesitz am rechten Flügel. Da soll der Pass auf Messi kommen. Dazwischen ist Thomas Müller. Die Stutzen schon fast darunter gerutscht, die Waden freigelegt. Hat zurückgespielt auf Kroos, der auf den Kopf vorn Schürrle. Aber die Weiterleitung kommt nicht an bei Mario Götze. Auch da fehlt es jetzt an der allerletzten Präzision. Der meint es ja gut, der Schürrle, aber ein bisschen die Klasse fehlt. Jetzt nochmal Deutschland mit Özil, 25 Meter vor dem Tor, Spitze zwischen 2 Mann durch, Doppelpass mit Götze. Özil wieder angespielt am rechten Flügel, ist im 16er, kurft um den ersten rum, könnte querlegen. Da steht Kroos, der wird angespielt, ganz links aus Lord Müller, der ist im 16er angespielt, will flach in die Mitte passen. Aber der Ball kommt nicht an, weil Sabaleta, der Rechtsverteidiger dazwischen ist, gut geklärt hat. Nochmal Deutschland, Fehler von Kroos, dazwischen die Argentinier. Jetzt ist Platz, Steilpass auf den linken Flügel, Agüero ist da. In der Mitte ist auch Palacio frei. Agüero gegen Hummels, der sich stellt, der den Ball zur Ecke, nein, zur Seite grätscht. Und es gibt noch mal Einwurf. Noch einmal Einwurf für Argentinien. Noch 30 Sekunden Nachspielzeit. Joachim Löw steht dort unten. Wieder mal die typische Pose. Hände in die Hüften gestemmt. Im Rand seiner Coachingzone noch sein Gegenüber Alejandro Sabadella. Sieht, wie seine Mannschaft diese letzten Sekunden kontrolliert. Die Argentinier wirken ein bisschen frischer auf mich im Moment. Die Deutschen schleppen sich da hin, der Verlängerung entgegen, nochmal Pass in die Spitze, aber da ist Mats Hummels, hat den Ball auf dem Kopf, aber der Pass der Deutschen kommt nicht an, Kroos mit Fehlpass, nochmal die Chance von Argentinien, aber diesmal hat Philipp Lahm aufgepasst und das war die letzte Aktion der 90 Minuten, die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, plus Verlängerung, das heißt Nachspielzeit, es gibt Verlängerung, Schiedsrichter Rizzoli hat abgepfiffen. 2x15 Minuten Nachschlag in Rio de Janeiro. Das war Alexander Bleik und wir schieben noch ein bisschen Energie hinterher, würde ich sagen. Ich bin Alex und ich setze heute ganz schön viel Geld auf euch. Also es wird mich freuen, wenn ihr das Ding auch gewinnt. Also auf geht's, Jungs. Und Müller, du weißt, was du zu tun hast. 1-2-Finale, Linkin Park, Until It's Gone. To build a glow, I've heard it said 1,000 times, but now I know that you don't know what you've got. Oh, you don't know what you've got. No, you don't know what you've got until it's gone.

Noch kein Fußball-Weltmeister gekürt. Tausende sind in Gaza auf der Flucht und das Wetter bringt morgen etwas mehr Sonne. WM-Finale. Das Spiel zwischen Deutschland und Argentinien ist in der Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit und 3 Minuten Nachspielzeit stand es noch 0:0. Alexander Bleik. 90 Minuten haben nicht gereicht, um die Entscheidung im WM-Finale von Rio de Janeiro herbeizuführen. 0:0 stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit. Die Verlängerung oder gegebenenfalls ein Elfmeterschießen müssen entscheiden, wer im Weltmeister 2014 wird. Die deutsche Mannschaft hat im zweiten Durchgang nicht mehr so viele Spielanteile wie in der ersten Hälfte. Die beste Möglichkeit im zweiten Spielabschnitt hatte Argentinien bei dem Schuss von Messi, der nur ganz knapp am Pfosten vorbeiging. Deutschland bemühte sich zwar um Spielkontrolle, aber die Kräfte schwinden. Es bleibt und ist ein Zitterspiel in diesem WM-Endspiel. Der Gladbacher Christoph Kramer hat möglicherweise eine Gehirnerschütterung. Kramer war kurzfristig für Khedira in die Startelf gekommen. In der 31. Minute wurde er aber von Ezequiel Garay umgerannt und musste vom Platz. Aktueller Spielstand im Finale nach 92 Minuten, fast 93 Minuten, immer noch 0:0. Flucht. Die israelische Armee hat im Gazastreifen heute offenbar kurzzeitig auch Bodentruppen eingesetzt. Laut israelischen Medien hat das Militär im Norden eine Raketenstellung der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Inzwischen sind tausende Palästinenser auf dem Weg in den Süden des Gazastreifens. Die UNO versucht, sie nach Angaben ihres Sprechers in Gaza zu versorgen. Wir haben bisher 8 unserer Schulen aufgemacht. Wir können bis zu 35.000 Menschen aufnehmen. Die Not ist groß. Einige erzählen, dass ihre Häuser schon im Krieg 2008 zerstört wurden. Danach haben sie es wieder aufgebaut. Israel hatte auch neue Luftangriffe auf den Norden von Gaza angekündigt. Spitzel-Affäre. Deutschland und die USA bemühen sich darum, ihre Beziehungen wieder zu verbessern. Dazu hat sich Außenminister Steinmeier mit US-Außenminister Kerry in Wien zusammengesetzt. Wir haben eine enorme politische Kooperation und sind enge Freunde. Und wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen im Geiste einer gründlichen Diskussion, wie wir sie heute geführt haben. Steinmeier sagte nach dem Treffen, eine deutsch-amerikanische Freundschaft sei schon alleine dafür nötig, die aktuellen Konflikte in der Welt zu lösen. Ukraine-Krise. Die Situation zwischen der Führung in Kiew und der Regierung in Russland ist angespannt. Grund ist unter anderem, dass die ukrainische Armee Wohnhäuser in einer grenznahen Kleinstadt beschossen und einen Mann getötet hat. Russlands Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel haben deshalb nach einem Gespräch in Rio gefordert, dass die pro-russischen Separatisten und die ukrainische Regierung in einer Videokonferenz miteinander reden. 1 Live. Sektorwetter. Nachts erst noch Schauer und Gewitter, später etwas trockener in NRW. Morgen gibt es erst ein bisschen mehr Sonne. Ab dem Mittag kann es wieder nasser werden. Dazu ist in Plettenberg bei 20 Grad Schluss. In Unna, Neuss, Löhne und Heinsberg bis 22 Grad. Dienstag erst oft sonnig, später wieder mehr Wolken bis 24 Grad. Keine Meldungen. 1 Live. Finale. Finale Plus mit Jan-Christian Zeller könnt ihr noch. Wir sind ein bisschen fertig, ein bisschen am Limit, aber wir haben natürlich noch viel vor heute Nacht. Deswegen weiter Daumen drücken. Leonie, mach was. Tu irgendwas. Hallo, hier ist Leonie aus Soos. Ich wünsche mir, dass die Lovers on the Sun von David Guetta und Deutschland soll heute gewinnen, weil sie die geilste Mannschaft auf dem ganzen Planeten sind. Mein Freund hatte heute schon so viel Unglück und jetzt soll er einmal mal glücklich sein mit dem Lied. Hier kommt der Track für Leonie. Der Daumendrücken-Track und weitermachen, Jungs, Track in 1 Live und gleich wieder live im Stadion. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. feelings, feeling that we're dying for. Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Eins Live Finale. Hier nach Alex Clair gehen wir wieder live ins Stadion für die Schlussphase der ersten Hälfte der Verlängerung. Alex Klärme Too Close in 1 Live. Ihr hört die Finalsendung. Und erst Wichtigste vorab, es steht 0-0. Wir sind in Minute 103, die jetzt gerade läuft. Gehen jetzt auch direkt gleich wieder zu unserem Mann Alexander Black, der direkt im Stadion sitzt und alles sieht und alles für euch berichtet. Ganz kurz mal Breaking zwischendurch. Rihanna ist aufgewacht auf der VIP-Tribüne und schreibt, Germany without Klose is like beach without sand. Hat sie das nicht wunderschön gesagt? Und gleichzeitig Super Mario Baby hinterher getwittert. So, wir gehen ins Stadion, wieder live rein zu Alexander. Nichts Neues aus Rio, immer noch Nerven zum Zerreißen gespannt, immer noch 0-0. Die deutsche Mannschaft in der Vorwärtsbewegung mit Schürrle in der Mitte der Hälfte der Argentinier, sieht ganz rechts außen jetzt Philipp Lahm, der schon auf Höhe des Strafraums hat, einen Argentinier gegen sich, ist Rojo, zieht mit dem Ball am Fuß in die Mitte, spielt quer auf Schürrle, aber schlechter Pass, kommt nicht an. Die Deutschen können zumindest den Konter unterbinden, weil Boateng schneller als Agüero am Ball ist, ins Seiten ausklären kann. Ein Wurf noch einmal und es ist auf einmal wieder still, weil diese Spannung, diese unerträgliche Spannung, auch die Fans leben. Eben waren die Argentinier mal da mit ihren Sprechgesängen. 25 bis 30.000 sind es hier im Stadion. Die Deutschen vielleicht 10.000. Wenn es gut läuft, auch sie sind still geworden, weil sie spüren, dass die deutsche Mannschaft das Spiel nicht mehr im Griff hat. Sie hatten es lange kontrolliert, aber jetzt wirken die Argentinier ein bisschen ausgeruhter, wenn man das überhaupt sagen kann, im siebten Turnierspiel. Auch die Argentinier sind zum dritten Mal jetzt in einer Verlängerung und die Deutschen müssen sich hier zusammenreißen. Bastian Schweinsteiger, der überragende Spieler, hatte eben schon an dem Krampf, wurde dann am Ende behandelt, lag ein paar Mal schon auf dem Boden, auch nach einem Foulspiel. Jetzt haben sie den Ball verloren und die Argentinier können kontern mit 3 gegen 3. Außen läuft sich Agüero frei, aber dazwischen ist dann Lahm und Agüero, nee, Palacios ist gewesen, langt dahin, trifft den deutschen Kapitän. Auch das könnte eine gelbe Karte geben. In der letzten Minute der ersten Halbzeit der Verlängerung. Philipp Lahm hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Das hat ihm wehgetan. Auch der deutsche Kapitän hat ein sensationelles Laufpensum absolviert. Hat immer wieder über rechts angekurbelt. Hat den Ball gefordert. Ist die Wege gegangen, die wehtun in einer solchen Partie. Und war dann auch immer wieder hinten, um mit auszuhelfen. Jetzt pfeift er ab, pünktlich. Die erste Hälfte der Verlängerung. Gar nicht wieder der Ball freigegeben nach dem Foul-Alarm. Noch einmal 15 Minuten. Zittern beim Stand von 0-0, hoffen beim Stand von 0-0. Ansonsten gibt es ein Elfmeterschuss. Tough, get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar. Show the world where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. Love. 1 Live Finale. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, when the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, pray it loud. And we're gonna let it burn. Der Schweini aus. Krasse Aktion jetzt. Also, Bastian Schweinsteiger, gerade mit einer, ja, so eine Art Platzwunde auf jeden Fall im Gesicht, blutüberströmt im Augenblick, mit der Faust auf sein Gesicht. Nicht schön. Eddie Goulding habt ihr gerade gehört in 1 Live Finale. Wir sind in der Verlängerung. Wird gerade ein bisschen knüppelig, das Spiel, muss man sagen. Minute 110. Und wir gehen jetzt nochmal live ins Stadion zu unserem Reporter Alexander Bleik. Der kann das alles ein bisschen besser beschreiben als ich. Kommt was, kommt nix. Hört er uns? Hört er uns nicht. Dann spielen wir noch ein bisschen Musik und machen... Entschuldigung, wir sind ein bisschen spät. Ich habe hinschauen müssen, weil da unten zuckend am Boden Bastian Schweinsteiger liegt mit einer klaffenden, blutenden Wunde unter dem rechten Auge. Bei einem Kopfballduell bekam er die Hand von Agüero ins Gesicht. Das war gelbwürdig und Agüero war schon verwarnt. Aber der Schiedsrichter hat das Foul zwar gepfiffen, aber hat keine weitere gelbe Karte, die Platzverweis bedeutet hätte, ausgesprochen. Jetzt sind die Argentinier mit einem Mann mehr auf dem Feld und die Deutschen können trotzdem den Angriff unterbinden. Spielen zurück auf Philipp Lahm, während Bastian Schweinsteiger da immer noch unter Ägypten behandelt wird. Und an der Seitenlinie steht ein weiterer deutscher Spieler bereit. Steht Kevin Großkreuz, der Kämpfer aus Dortmund. Wird er kommen für Bastian Schweinsteiger? Kann der nochmal zurückkommen? Der hatte vorher auch schon Krämpfe gehabt. Aber ich denke natürlich auch so ein bisschen an ein mögliches Elfmeterschießen. Und auch da gilt Bastian Schweinsteiger natürlich als ein sicherer Kandidat. Philipp Lahm hat den Ball am rechten Flügel, aber er muss den Weg alleine machen. Es kommt ihm keiner mehr entgegen. Keiner hat die Kraft jetzt nochmal. Und dann spielt er zurück an die Mittellinie auf Jerome Boateng und der in den Mittelkreis zu Mats Hummels. Und jetzt gibt es Applaus, weil Schweinsteiger zurück ist in der Partie und schon andeutet, spiel mich nochmal an. Vielleicht war das sogar ein kleiner Moment der Erholung für den strapazierten Muskel des wahren Kapitäns heute. Er hat das Spiel der deutschen Mannschaft bestimmt. Er ist Wege gegangen. Er ist dahin gegangen, wo es weh tat. Hat immer wieder aufgemuntert. Noch hat es alles nichts genützt. Es steht immer noch 0:0. Deutschland, wir haben das 1:0 in der Nachspielzeit. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Götze. Mare Götze, die Kanzlerin klatscht und wir gehen jetzt direkt nochmal ins Stadion zu Alexander Bleib. Das Tor für Deutschland in der Nachspielzeit. Sie herzen ihn, sie drücken ihn, sie klatschen ihm ins Gesicht. Mario Götze eingewechselt für Miroslav Klose zu Beginn der Verlängerung. Macht das 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und wie schön hat er das denn gemacht? Am linken Flügel hat er sich schön durchgesetzt. Er flankt in die Mitte. Götze nahm den Ball am 5-Meter-Raum mit der Brust an, leitete ihn direkt weiter auf seinen linken Fuß, schoss im Fallen ins lange Eck, überwand Romero. Und das ist das erste Tor, was Argentinien kassiert in der K.O.-Runde. Ist es das Tor zum Finale? Und sie umarmen sich dort in der deutschen, vor der deutschen Bank, die Reservisten, und müssen vom vierten Offiziellen jetzt ein bisschen beruhigt werden. Es sind noch etwa 7 Minuten und Deutschland führt mit 1:0. Das ist eine Leistung des Willens gewesen. Sie haben alles aus sich herausgeholt in dieser Verlängerung und Mario Götze macht das 1:0 und jetzt heißt es Daumen drücken in den letzten Minuten von Rio de Janeiro. Da ist das Tor, Leute, da ist es. Tor für Deutschland. Und gleich die Schlussphase live hier in 1 Live. Dranbleiben. I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my sh. And I'll throw it up. That's what it is. In my C-A-D-I-L-L-A-C. Can't see me through my tents. I'm riding real slow. And my paint wet, dripping, shining like my 24s. I don't got 24s, but I'm on those Vogues. That's those big white walls, round them 100 spokes. Old school like old English in that brown paper bag. I'm rolling in that same whip that my granddad had. Hello, haters. Damn, y'all. Got in some burning Mac, would have been prouder. Looking down from heaven like Diana, stylish, smiling, don't pay attention to the mileage. Can I hit the freeway illegally going 120? Easy weaving in and out of the traffic. They cannot catch me, I'm smashing, I'm ducking, bucking, I'm out here, I'm looking fucking fantastic. I am up in the classic, now I know what it's like under the city lights, riding into the night, driving over the bridge, the same one we walk across as kids. Knew I'd have a whip, but never one like this. Old school, old school. Seattle, there's hella Honda Civics, I couldn't tell you about paint either. But I really wanted the caddy, so I put in the hours and moved up over to the dealer and I found the car. Dreamed it was a bargain with the skeezer, got the keys, and as I was leaving, I started screaming. Got that off-black Cadillac, midnight drive, got that gas pedal, lean back, taking my time. I'm rolling up, roof off, letting it sky, I shine. The city never looked so bright. Backwoods and white hoes in the backseat. Like she writing rhymes. I had it in hell in my love trying to blow a mind. Cadillac pimping, my uncle was on. 14, I sold his keys, me and my niggas was gone. Stealing Porsches off his liquor, water in his Patron. Driver smiling like I won a fucking lottery, homes. Tires with the spokes on it, in the Vogue too. Mustard and mayonnaise, keeping the buns all on my dogs. Hanging out the window, youngest whips frontin' like a bow. Trying to fuck them all. Never fucked the whips, he was popping at the mall. Need a bad bitch, slap a booty with my paws. Niggas smoke the fuck, y'all was tearing down the walls. I'm motherfucking all. Sweating sides, had a hypnotized. Grip the leather steering wheel where I grip the thighs. See the love stuck up in the eyes. Maybe she liked the ride, or does she like the smoke? Or does she want to love? Keep the street a cool to feel, so you never know. So we cool for minutes, my the limit. Got a window tinted for showing gangster in the socks till the gas is finished. Cute. Wir brauchen euch jetzt hier in 1 Live. Schlussphase der Verlängerung am Finaleabend. Deutschland führt 1-0 gegen Argentinien. Wir sind in Spielminute 118 und wir bleiben jetzt auch drauf, bis die Verlängerung vorbei ist. Alexander Bleik in Rio. 2 Minuten noch in der Verlängerung von Rio de Janeiro. Der WM-Pokal ist gerade in ein Köfferchen gepackt worden und wird zum Spielfeldrand getragen. Die Deutschen wollen gleich nochmal auswechseln. Per Mertesacker steht dort unten neben Joachim Löw. Argentinien flankt vor das Tor der Deutschen. Neuer Star. Bejubelt von den deutschen Fans. Springt er hoch, fängt den Ball, hat ihn sicher gepackt und die deutsche Mannschaft führt immer noch mit 1-0 durch dieses Tor aus der 113. Minute, erzielt von Mario Götze, ertischt es, klasse gemacht vom kleinen Münchner, nach der Flanke von links von André Schürrle, die in den 5-Meter-Raum segelte, da sprang Götze heran, nahm den Ball mit der Brust mit und im Fallen, im Drehen schoss er ihn mit dem linken Fuß ins lange Eck hinein, zum bislang einzigen Tor in diesem Finale. Das nicht immer hochklassig war, kein Vergleich mit dem Spiel gegen Brasilien, aber spannend war es, es war eine Abnutzungsschlacht zweier Teams, die keinen Meter preisgaben, die gefightet haben. Und die Deutschen haben den Ball über Müller am linken Flügel, verfolgt vom Rechtsverteidiger der Argentinier. Der hält ihn am Trikot. Müller kann sich behaupten. Schürrle ist in der Mitte. Aber der Ball kommt vorbei an Schürrle, vorbei an Özil, vorbei am Tor und will fast in der anderen Seite ins Ausgehen. Götze läuft hinterher, aber zögerlich war das. Da muss er mehr draus machen. Trotzdem die Deutschen mit Özil, der hakelt am 16-Meter-Raum, bringt den Argentinier zu Fall. Es gibt nochmal Freistoß für Argentinien. Vom eigenen Strafraum entfernt. Per Mertesacker hüpft da auf und ab. Deutet an, wir wollen noch mal wechseln. Mesut Özil soll rauskommen. Der letzte Wechsel in der letzten Minute der Verlängerung. Es wird auch da eine kleine Nachspielzeit geben. Aber wie lang mag die sein? Eine Minute, vielleicht auch zwei. Die muss die deutsche Mannschaft jetzt noch überstehen. Und da klatschen sie sich ab. Özil völlig ausgepumpt. Und Jogi Löw geht zu ihm, umarmt ihn kurz, klatscht ihm auf den Rücken. Das Spiel geht schon weiter. Der Ball segelt in Richtung Strafraum der deutschen Mannschaft. Per Mertesacker, erster Ballkontakt, gewinnt das Kopfballduell. Und Götze, meine Güte, den muss er noch sichern, da den Ball. Er hat ihn ganz sicher, muss erstmal den nächsten Mann anspielen. Aber Glück, dass den Argentiniern jetzt auch die Konzentration fehlt. Vielleicht auch die Idee, was ist mit Lionel Messi, der Kleinste, der Flo. Viermal war der Weltfußballer des Jahres. 21 Titel gewonnen mit dem FC Barcelona. Er hatte den Siegtreffer auf dem Fuß zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und jetzt ist lange nichts mehr von ihm zu sehen gewesen. 2 Minuten Nachspielzeit in der Verlängerung. Die sind jetzt angebrochen. Der Ball von Neuer auf den rechten Flügel gegeben. Müller verliert das Kopfballduell gegen Rojo. Einwurf für die Argentinier, weil keiner den Ball mehr berührt hatte. Argentinien spielt quer in der eigenen Hälfte auf Mascherano. Der nimmt die Kugel mit, läuft jetzt in den Mittelkreis hinein, verfolgt von Müller. Der kann ihm nicht mehr folgen. 2 Deutsche stellen sich nur halbherzig entgegen. Schlecht gemacht. Messi am rechten Flügel zu Fall gebracht. Freistoß. Oh, Freistoß nochmal für Argentinien. Kurz vor dem Strafraum der deutschen Mannschaft. Und Bastian Schweinsteiger krümmt sich da. Und der Schiedsrichter deutet an. Ich halte die Uhr an. Nach dieser Aktion von Bastian Schweinsteiger, der den Ball nicht mehr richtig traf, erst im zweiten Versuch vorher den kleinen Messi zu Fall gebracht hatte. Und das könnte vielleicht die allerletzte Gelegenheit sein, in dieser Verlängerung für Argentinien noch zum Ausgleich zu kommen. Der Punkt für den Freistoß ist markiert mit einem Schaumkringel um den Ausführungsort herum. Messi tritt den Schaum noch einmal zur Seite. Vor ihm liegt, kauert, krümmt sich immer noch Bastian Schweinsteiger. Jetzt kommen 2 Mediziner der deutschen Mannschaft. Der Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt mit hinzugelaufen. Muss Bastian Schweinsteiger behandeln. Ich vermute, das ist jetzt ein Oberschenkelkrampf. Er hat ein großartiges Spiel gemacht, dieser Bastian Schweinsteiger. Er hat die Verantwortung übernommen. Nach dem Ausfall von Khedira beim Warmmachen. Er ist Wege gegangen. Er hat sich immer wieder angeboten. Er hat die Mitspieler motiviert, hat sie angefeuert. Und jetzt krümmt er sich nach wie vor Schmerzen da. Vor ein paar Minuten, da musste er unter dem Auge genäht werden. Eine klaffende, blutende Wunde nach einem Ellenbogenstoß von Agüero. Und jetzt helfen sie ihm noch einmal auf die Beine. Ob er überhaupt noch mitmachen kann, ob er sich noch bewegen kann. Er steht dort. Er kann sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr in das Spiel integrieren, mitmachen. Er versucht zwar ein bisschen aufzutreten. Und jetzt schauen wir auf diesen Freistoß. Wir schauen auf den Freistoß. Die Nachspielzeit der Verlängerung ist abgelaufen. Messi hat den Ball. Der Schiedsrichter wird das jetzt, diese Unterbrechung, nachspielen lassen. Das ist ja ganz klar. Er mahnt nochmal die Akteure im Strafraum der Deutschen. Kein Handspiel, kein Halten. Er werde hingucken, er werde das sehen. Und Lionel Messi steht dort, Torentfernung, etwa 25 Meter. Halbrechte Position, 3-Mann-Mauer der deutschen Mannschaft. In deren Rücken hat sich dort auch einer warm gelaufen. Messi schießt und symptomatisch, er schießt drüber, weit über das Tor der deutschen Mannschaft. Und jetzt schaut er in den schwarzen Nachthimmel von Rio empor, schüttelt den Kopf, kann es nicht glauben. Er hatte die Chance, dieses Spiel zu entscheiden. 2-mal im ersten Durchgang und im zweiten. Und er hat es nicht schaffen können, aus den Fußstapfen von Diego Maradona herauszutreten und selber einer der Größten zu werden unter der Sonne. Nochmal Abstoß vom Tor von Manuel Neuer. Fliegt hinein in die Hälfte der Argentinier. Müller versucht den Ball zu sichern. Nee, kann er nicht kriegen. Der ist beim Torhüter der Argentinier. Der schlägt ihn aus der Hand ab. Hoch hinein in die Hälfte der deutschen Mannschaft. Am linken Flügel. Rojo, der Linksverteidiger, im Duell mit Lahm. Dann ist Götze da. Oh, der wird zu Boden getreten. Das Spiel läuft trotzdem weiter. Nochmal Argentinien. Hoher Ball in Richtung der deutschen Mannschaft. Schweinsteiger, Kopfball wird zu Boden gerammt. Freistoß nochmal für die deutsche Mannschaft. Das muss es doch sein. Dieser Bastian Schweinsteiger. Unfassbar. Das war's. Das war's. Deutschland ist Weltmeister. Sie rennen auf den Rasen. Sie umarmen sich. Sie springen auf Schweinsteiger. Sie können es nicht fassen. Die Ersatzspieler, alle sind sie da. Die deutsche Fußballnationalmannschaft holt als erstes europäisches Team den WM-Pokal in Südamerika. Joachim Löw krönt eine 8-jährige Regentschaft als Bundestrainer, in der den Deutschen den Spaß, die Klasse, die Begeisterungsfähigkeit am Fußball der Nationalmannschaft zurückgegeben hat. Sie umarmen sich dort alle, sie bilden eine Traube, sie hüpfen auf und ab. Nur Bastian Schweinsteiger liegt am Boden, kommt nicht mehr auf die Beine, schafft es ja gar nicht mehr. Sie hüpfen, sie freuen sich. Und bei den argentinischen Fans gibt es Tränen. Und der kleine Lionel Messi steht dort unten, wird jetzt getröstet von seinen Mannschaftskameraden, weil er seine Möglichkeiten nicht genutzt hat. Und ich muss gestehen, auch so einem großartigen Fußballer hätte ich es gegönnt. Aber heute ist das Herz bei der deutschen Mannschaft. Sie hat den Titel verdient, nicht zuletzt wegen des großartigen Halbfinals gegen Brasilien. Deutschland ist Weltmeister nach einem Tor von Mario Götze in der 113. Minute in Rio de Janeiro.

krass ist und wie schön sie alle weinen hier auf dem Platz. Schönes Sehen gerade auf dem Feld nach dem Finale dieser Fußball-Weltmeisterschaft mit Deutschland als Weltmeister 2014. Lukas Podolski hat da seinen Sohn auf dem Arm, sitzt da auf dem Platz. Mario Götze schaut sich das ganze, die ganze Szenerie ein bisschen ungläubig noch an. Und er ist der Mann, der das Tor geschossen hat in der Nachspielzeit. Das 1:0 Deutschland gegen Argentinien. Wir vereinbaren jetzt mal, würde ich sagen, Autokorso ab 0:03 direkt nach den Infos. Musik von 1Live, Hupen von euch. Jan Delay, sie kann nicht tanzen. Egal. 1Live, Weltmeister 2014. Meister Wiggle Eye in 1Live. Ey, Autokorso-Time, Leute. 0:03. Nach den Infos starten wir fette Autokorso-Party. Den größten Autokorso durch den ganzen 1Live-Sektor. Durch ganz Schland, meinetwegen. Habt ihr Bock, hier mit reinzukommen? Habt ihr Bock, die Party mit uns zu feiern heute Nacht? Dann meldet euch jetzt. Ruft kostenlos an, auch vom Handy. 0800 5678 111. Gleich Autokorso-Time. Mit euch. Wiggle, wiggle, wiggle. Der vierte Stern. Der Sektor feiert den Weltmeister 2014. 1Live. Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it. Woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to

Party läuft. Wir gehen nochmal direkt ins Stadion, denn da ist das Ding. Der größte Fußballer des letzten Jahrzehnts und hat einen Pokal in der Hand, aber es ist der falsche Lionel Messi. Er ist geehrt worden als bester Spieler dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt schlurft er die Stufen hinab mit diesem kleinen Goldpokal. Achtlos in den Händen und er hätte so gern den großen gehabt, den großen Pokal, der dort unten noch steht und auf den die deutsche Mannschaft wartet. Und hinter ihm trabt strahlend Manuel Neuer die Treppen hinab. Er ist geehrt worden als bester Torhüter des Turniers. Zweifellos verdient diese Ehrung. Ganz verdient. Und wenn Sie jetzt Pfiff im Hintergrund hören, dann gelten die erneut dem Präsidenten des Weltfußballverbandes Sepp Blatter und der Präsidentin des Gastgeberlandes Brasilien Dilma Rousseff, die den Schiedsrichtern per Handschlag gratulieren, nach ihnen Medaillen als Andenken an dieses Finale überreichen. Lionel Messi schlurft zurück zu seiner Mannschaft. Manuel Neuer wird mit Applaus von seinen Mitspielern unten empfangen. Und in wenigen Minuten wird die deutsche Mannschaft den WM-Pokal aus der Hand von Sepp Blatter erhalten. Das war Alexander Bleik, unser Reporter live im Stadion in Rio de Janeiro, kurz vor der Siegerehrung für die deutsche Mannschaft, die jetzt hier auf dem Rasen steht und jetzt gleich da hoch möchte. Erst das Team aus Argentinien natürlich und dann gleich die deutsche Mannschaft hinterher. Macht ein bisschen Party mit Duke Dumont, I Got You. Nach den Infos, Auto, Corso, Action. Jetzt darf Simone erstmal ganz seriös erklären, was gerade passiert ist. War was? 1 Live Infos. Mit Simone von der Forst um kurz nach Mitternacht. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Zwischenfall in Jugendarrestanstalt in Bottrop und das Wetter mit etwas mehr Sonne. Jetzt ist es verbracht! Ja! Ja! Und nochmal ja! Deutschland ist zurück! Im Fußball im Weltmeister! Mit einem 1:0 hat Deutschland das WM-Finale gegen Argentinien gewonnen. Das Tor fiel in der 113. Minute durch Mario Götze. Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. In der Nachspielzeit der Verlängerung gab es noch eine gefährliche Szene. Lionel Messi bekam einen Freistoß in 25 Meter Entfernung vom Tor. Messi, drüber! Der ist drüber! Pfeift er jetzt ab! Für Manuel Neuer war der Gewinn des WM-Titels vor allem eine Teamleistung. Weil die alle, die, auch Leute, die nicht gespielt haben, so einen Zusammenhalt in diese Mannschaft gebracht haben, dass jeder gemerkt hat von den Spielern, die auf dem Platz stehen, dass da so ein Zusammenhalt da ist, dass jeder auch unbedingt dieses Ziel erreichen möchte. Und das haben wir geschafft und es ist unglaublich. Selbst von den Spielern, die zu Hause geblieben sind. Natürlich, die sind auch Weltmeister. Ganz Deutschland ist Weltmeister. Manuel Neuer ist gerade als Torhüter des Turniers ausgezeichnet worden und Lionel Messi mit dem goldenen Ball als bester Spieler der Fußball-WM. Die WM-Siegerehrung im Maracanã-Stadion in Rio läuft zurzeit noch. Vermittlungsmission. Bundesaußenminister Steinmeier fliegt im Laufe des Tages in den Nahen Osten. Er will versuchen, die Situation zwischen Israel und den Palästinensern zu entspannen. Erste Station der Reise ist Jordanien. Gespräche mit Israels Ministerpräsident Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas sind erst für Dienstag geplant. Israel hatte heute zum ersten Mal kurzfristig Bodentruppen im palästinensischen Gazastreifen. Jugendarrest. In Bottrop ist ein 18-Jähriger schwer verletzt in seiner Zelle entdeckt worden. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei musste er im Krankenhaus wiederbelebt werden und hat eine lebensgefährliche Hirnschwellung. Weil unklar ist, was ihm passierte, ermittelt die Mordkommission. Der 18-Jährige war zusammen mit zwei anderen in einer Gemeinschaftszelle der Jugendarrestanstalt in Bottrop. Exportstopp. Die Bundesregierung ist offenbar gegen den Waffenlieferanten Sig Sauer vorgegangen. Nach Recherchen unter anderem des WDR stoppte das Bundesamt für Wirtschaft schon Anfang des Monats sämtliche Ausfuhranträge der Firma. Hintergrund ist, dass Sig Sauer möglicherweise über die USA illegal Waffen nach Kolumbien geliefert hat. Deutsche Firmen dürfen keine Waffen nach Kolumbien liefern wegen des Bürgerkriegs dort. 1 live. Sektorwetter. Bis zum Morgen werden die Schauer und Gewitter langsam weniger bei 16 bis 14 Grad. Der Tag fängt dann erstmal weniger grau an. Ab Mittag gibt es wieder einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Dazu in Paderborn und St. Augustin nicht mehr als 21 Grad. Recklinghausen, Erkrath und Bocholt kommen auf 22. Dienstag erst oft sonnig, nachmittags wieder langsam wolkiger bis 24 Grad. Stauschau. Die Autobahnen im 1-Live-Sektor sind frei. Aber auch nur die. 1-Live. Weltmeister. Jetzt in diesem Augenblick überreicht Sepp Blatter den Pokal. Und jetzt ist er in der Luft. Die deutsche Mannschaft jubelt mit dem Weltmeisterpokal. FIFA-Weltmeister 2014 in diesem Augenblick. Philipp Lahm hat ihn als erster sich gekrallt. Jetzt gibt es den Flitterregen im Stadion. Und ab jetzt würde ich sagen, Party all night long. Deutschland ist Weltmeister, wir haben das 1-0 mit euch hier erlitten, möchte ich fast sagen. Was ein unfassbares Spiel, was hat das Kraft gekostet, hier mit euch diesen Abend zu verbringen. Aber wie geil das ist und wie viel Spaß das jetzt macht, diese Nacht mit euch durchzufeiern. Ich glaube, ihr seid schon ein bisschen dabei, kann das sein? Jawohl! Ein Weltmeister! 0800 5678 111 ist unsere kostenlose Nummer. Die ist ab jetzt offen. Und ihr könnt hier gerne euch melden. Beschreibt uns ein bisschen, wie ihr Party macht heute Abend und wie ihr den Sieg der deutschen Mannschaft, wie ihr den Weltmeistertitel feiert. Das ist unser Plan für heute Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt machen. Fakt ist, wir machen jetzt erstmal. Hier ist Jan-Christian Zeller, der große 1Live Weltmeister 2014 Autokorso mit euch. Beginnt jetzt. Deutschland ist Weltmeister! Flanke kommt! Götze! Götze! Tor! Tor! Deutschland! Deutschland! 1Live Weltmeister 2014. Gegen Deutschland kann man mal verlieren! Gegen Deutschland kann man mal verlieren! Weltmeister 2014. 1 Live gratuliert Yogi Jungs. Lego. Lego. Lego. All of my life, too late, till you showed up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. La la la la la la la la la la la la. Truth or dare on the dance floor. La la la la la la la la la la la. I dare you. Schuss, Tor, Tor! Thomas Müller ist da, hat sich freigestohlen im Rücken der brasilianischen Abwehr. You're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's true for dare on the dance floor. M16er, herübergespielt zu Müller, abgelegt auf Klose, Klose, Klose! Ja, Sie hören richtig, wir sind nicht betrunken. Keine Caipirinhas, nächste Gelegenheit. Und direkt Schuss und 3-0! 3-0, 3-0, 3-0! Schon wieder, Achtung, Groß, ein Fehler, spielt weiter auf Kidira, wieder auf Groß, der schießt Tor! 4-0, 4-0, die Deutschen spielen Jojo mit den Brasilianern. Das ist heute einfach, Tore zu schießen. Der Gegner heißt ja auch nur, in Anführungsstrichen, Brasilien. Und die Deutschen schon wieder links im 16-Meter-Raum. Schuss und Tor! 1 Live, Weltmeister 2014. Fußball Fußball-Weltmeister 2014. 1 Live gratuliert Jogis Jungs. Live-Sektor. Dreht auf, Leute. Dreht auf. Scheiben runter. Party on mit 1 live heute Nacht. Feuerwerk über dem Stadion in Rio. Feuerwerk über Lahnstein. Schreibt Lessi Teufelfrau. Mario Götze nutzt das Momentum. Thomas Müller bedient ihn. Der vierte Stern. Der Sektor feiert den Weltmeister 2014. 1 live. Fußballparty mit Pitbull. Mit rein in den Mix, ruft an 0800 567 8111. Wir gehen mit euch live auf Sendung. Looks like we gonna take over the game. Yeah. Yeah. Weltmeister 2014. Tor! Hinsetzen. Was gibt das hier? Humba oder was? Humba auf dem Platz, Humba im Stadion in Rio. Humba all over the 1Live-Sektor. Ey, ihr seid im größten Autokorso des ganzen 1Live-Sektors. Wir machen den ganzen 1Live-Sektor zu einem großen Autokorso heute Nacht. Oder meinetwegen fahrt durch ganz Schland. Ihr habt 1Live an. Turn up the volume für ein bisschen Samba de Janeiro. Und kommt hier rein. 0800 5678 111. Ihr jetzt im Radio. Hi, hier ist der Robin aus Siegen. Ich würde mal alle grüßen, die heute beim Autokorso und Siegen mitfahren. Es ist hammergeil. Dankeschön. Hi, hier ist der Junge aus Dorsten. Und ich sag nur Weltmeister. Und feiert, Leute. Feiert. Deutschland! Weltmeister! Eins live. Weltmeister 2014. Weltmeister 2014. 1 Live gratuliert Jogis Jungs. Autokorso. Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Andreas Burani, auf uns, sing mit. 1 Live, Autokorso DJ Mix. So, jetzt aber. Wer fiel uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denk an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Live Autokorso DJ Mix auf uns, Andreas Borani zum Schluss. Das war der Mark Room Remix und hier ist die Party zum Weltmeister. 1 Live. Weltmeister. Hier ist die Partyshow mit Jan-Christian Zeller. Wir haben diese Sendung hier mal eingeschoben, weil, ja, ich glaube, es gibt ein bisschen was zu feiern. Ich glaube, ihr seid gut dabei. Wir freuen uns, wenn wir einfach ein bisschen jetzt Open End mit euch diese Nacht hier verbringen. Am besten, wenn ihr einfach mal anruft, 0800 5678 111, denn dann könnt ihr hier mit auf Sendung gehen. Sagt uns, wie ihr feiert heute Abend, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid, vielleicht im Auto. Oder vielleicht macht ihr Rudelgucken Extended Version Verlängerung heute Nacht und hängt jetzt noch eine Party dran. Wir haben auf jeden Fall Bock, hier mit euch durchzumachen und freuen uns, wenn ihr anruft oder irgendwas postet und 1Live taggt oder Hashtag 1Live dazu schreibt, dann sehe ich das auch hier im Studio und bringe das alles mit auf Sendung. Der Song, den ihr gerade eben gehört habt, also das auf uns, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, lief er gerade auch im Stadion, also als kleiner Party-Track für die deutsche Mannschaft, die natürlich überhaupt nicht hier wegzukriegen ist im Stadion in Rio de Janeiro vom Platz. Andreas Buran hat gerade getwittert, auf uns im Stadion. Es ist ein Traum auf diese Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch, Hashtag WM 2014. So, und jetzt kommen wir hier zu euren Autokorso-Anrufen von jetzt gerade eben bei 1Live. 0800 5678 111. Hier ist der Jan aus Bornheim. Und Deutschland war ein recht krankes Spiel. Wir fahren jetzt ein bisschen hier durch die Gegend. Party machen! Deutschland! Live. Weltmeister 2014. Autokorso-Fans, hier ist 1Live. Hallo, hier ist Tini aus Paderborn und ich sitze mit Inga, Katrin und Sarah im Auto und wir kommen gerade vom Schützenfest und haben jetzt eine mega geile Party in der Innenstadt. Ich grüße euch alle ganz lieb. Paderborn! Ja! Deutschland! Ja! Auch eine geile Party da. Küsschen! Ja, knutscht dir mal ruhig, macht man so. Schönes Selfie gerade von Poldi und Schweini, wie früher auf dem Platz. Knutscher! Habt ihr gut gemacht. Boys. 1Live. Weltmeister 2014. Clean Bandit, Rather Be. Hier ist der The Magician Remix. 1Live Weltmeister Party bei euch im Radio. Stern. Der Sektor feiert den Weltmeister 2014. 1Live. Große Autokorso-Party in 1Live. 0800 5678 111. Call now. Ruft an. Direkt aus der Karre, direkt ins Radio ein. An- und einrufen. Ins Radio einbuchen und anrufen. Und andersrum. Und Speckschüttel nicht vergessen. Peter Box. Yep, yep, ich lass mich heute Abend blicken. Ich komm gut geschmückt in den Laden geritten. Alle tanzen, die Damen sind echt entzückend. Ganzes Backblech voller Sahneschnitten. Die

Rote Stern. Der Sektor feiert den Weltmeister 2014. Eins live. I wear my chain to the game, but for the game I sip champagne from the World Cup. Oh yeah, I'm here to stir shit up. I pray on the hill in Brazil to Christ the Redeemer, but most kids worship us. Ah. I'm just warming up. I'm almost ready. Turn it up a bit more and have fun. Check me out though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city is ours. It's hills to climb, the road winds, only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your God is bigger than my God up there, my God bigger than your God down here, whom shall I fear? It's foretold by Kalorja, the old most Bronx tales don't end well. Especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswells, don't box me into a corner. I float like a butterfly, sting like Muhammad. I, on training day I go too hard, ask Antoine, who cry? I am Godzilla of these favelas, Nuka, flow. Won't you follow me into the jungle? In the city of lights, yeah. In the backseat bells and the neon lights, yeah. When I heard the thunder, I could feel the rain, yeah. It's the same relief, just a different way, yeah. Won't you follow me into the jungle? Das ist dieser Song, der immer auf diesen weißen Beats bei Dr. Dre Kopfhörern lief. Also die mussten ja abgeklebt werden bei der WM, ne? Aber die haben halt immer nur diesen Song da runtergehört. Ganz Fußball, alle Fußballer, die an der WM teilgenommen haben, es lief immer nur dieser Song auf Schleife. Jetzt laufen auch noch ein paar andere Songs im Stadion. Jetzt ist nämlich Party, die deutsche Fußballnationalelf, Backstage, gerade im Interview. Da waren Poldi und Schweini und das ist das Erste, was sie im Interview im Ersten gerade gesagt haben. Bastian Schweinsteiger, Weltmeister, Lukas Podolski, ein Ding, was man erstmal in irgendeiner Form bearbeiten muss. Absolut. Jetzt können wir das noch nicht. Wir genießen den Moment unglaublich und danke an ganz Deutschland dafür die Unterstützung. Wir haben das gespürt hier, wie ihr hinter uns standet und heute wird es, glaube ich, überall gefeiert. Und Luki, wir geben Vollgas heute. Ja, klar. Also guck mal, ich habe eben noch Platz gesagt. Vor 10 Jahren sind wir mit dem Auto zur Nationalmannschaft gefahren von der U21. Jetzt stehen wir hier, nach 10 Jahren haben das Ding. Allerbeste ist ja, wenn du dir auch im Radio und im Fernsehen einfach mal so ein paar Grüße durchschickst und so. Und als Weltmeister darfst du natürlich grüßen, also ohne Sendezeitbegrenzung, so wie eben die beiden. Kann ich noch jemanden grüßen eigentlich? Unbedingt. Ja, okay, pass auf, jetzt hier. Meine Eltern und mein Bruder, lieben Gruß. Ihr seid die Wichtigsten. Und ganz lieben Gruß nach München. Geht ab heute, Gärtnerplatz, Glockenbachviertel und auch... Gibt's nicht mehr in München. Doch. Grüße nach Köln, er feiert. Nimmt Köln auseinander. Kriegst du noch einen Gruß an Solingen? Nee, ich muss einen Gruß an meine Oma senden. Weil die hat nämlich Geburtstag, konnte sie nicht erreichen, war schon wahrscheinlich am Schlafen. Also alles Gute nachträglich an dich, Oma. Ja, und ein ganz, ja, ganz spezieller Gruß wirklich an einen Mann, der, ich glaube, ohne den wären wir alle nicht hier, das ist Uli Hoeneß. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir glauben immer sehr, wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank, alle. Also, viele Grüße Scholli, und Scholli, euch viel Spaß. Scholli nochmal, zeig ihn nochmal. Also, viel Spaß euch beim Feiern. 1 Live, Weltmeister 2014. Weltmeister 2014. 1 Live gratuliert Yogi Sion. Der Asphalt bebt, deine Stadt im Krieg. Aus der Monotonie in die Massen. Karosserie, der nächste Funke genügt und ein Brandsatz fliegt. Polizisten stehen im Pflastersteinregen. Ich weiß nicht, worum es geht, doch wir sind anscheinend dagegen. Gegen das System nehme ich jetzt mal an, kein Plan. Ich bin nur dem Mädchen hinterhergerannt. Alles praktisch genauso wie sie. Verkohltes Papier, rauchen Beton, Parolen verschmieren auf grauem Beton. Ja, die Demonstranten verwüsten den Kiez, aber geht mich nichts an, denn ich bin verliebt. Hand in Hand, der Einsatzdruck treibt uns zusammen. Hand in Hand, die verdammte Stadt steckt mein Herz in Brand. Hand in Hand, Farbbombenplatzen an der Häuserwand. Hand in Hand, im Sixpack Richtung Sonne und Club 1 live, und damit hier keiner aufhält heute Abend, senden wir einfach weiter Open End Weltmeister Party. 1 live. Weltmeister. Autokorso Action im ganzen 1 live Sektor. Sehr, sehr geil, dass ihr alle mitmacht. Vielen Dank dafür. Unsere kostenlose Nummer ist noch offen. Ihr könnt anrufen 0800 567 8111 und hier mit ins Radio kommen. Die Party geht weiter. Mit euch. Ich heiße David, komme aus Attendorn und ich bin ein ganz großer Deutschland-Fan. Ich habe so leider keine Stimme mehr, aber ich bin immer der Meinung, lieber eine gute Stimme als eine gute Stimme. Deutschland ist Weltmeister. Hi, hier sind die Männer aus Birben, Anna, Easy, Jenny und Lisa. Und wir sind Weltmeister 1 Live, Weltmeister 2014. Yeah. Ja, Avicii lief, hat Lukas Podolski sein Kanzlerinnen- und World Cup-Selfie bekommen in der Kabine. Congrats. Was ein Tag. 1 Live, Weltmeister 2014. Cause you woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. About it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Ja, mein Finger ist on the button und zwar auf diesem hier. 1 Live, Weltmeister 2014. Hi, hier ist der Marc aus Herne, hier ist die Hölle los, der Herner Bahnhof, der brennt. Die Deutschen sind unterwegs, die Bahnen sind am Schwenken und alles. Das ist der Wahnsinn hier. Leute, kommt mal her, feiern mit uns zum Weltmeistertitel. Hallo, ich bin Jacqueline. Ich bin Jacqueline. Und so viel abwesend. Oh mein Gott, Weltmeister. Wir stehen in der Schlange am Rhein und hupen und hupen und hupen. Das ist die When we let it rain from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. 2014. 1 Live gratuliert Yogis Jungs. Hallo, Schland. Ich glaube, wir sind gerade ein sehr glücklicher 1Live-Sektor. Kann das sein? Hi, hier ist Philipp Niemeyer aus Wesel. Ich grüße Xenia, Valena und Vivian. Und what the fuck, wir sind Weltmeister! You are the sun. You are the only one. My heart is blue. My heart is blue for you. Ihr habt 1 Live an, der offizielle Sender für alle Rock'n'Roll Queens und Fußball-Kings. Jetzt in diesem Augenblick tritt gerade der Sohn von Lukas Podolski gegen Lukas Podolski im Elfmeterschießen an. Im leeren Stadion vor den